Guten Abend. Ob ich alles Weitere zur Wertkritik erzählen kann, weiß ich nicht. Was ich schon darstellen kann und will, ist, was wir oder was ich und wir in der Krise, in der Zeit der Krise, als wertkritische Position in den letzten rund 20 Jahren, in denen ich auch dabei bin, entwickelt haben. Es kam auch die Frage so im Vorfeld, ja, erklär doch mal, was ist denn jetzt eigentlich Wertkritik, wer gehört da alles dazu und wie ist dieses Spektrum? Ich muss ehrlich sagen, ich kann darauf gar keine so allgemeine Antwort geben. Theoretisch kann ich eben die Antwort geben von dem aus, was wir unter Wertkritik verstehen. Ansonsten ist es tatsächlich so, wie Nadja Rakowicz auch schon gesagt hat, die Überschrift, da ordnen sich alle möglichen Leute zu und wieder nicht zu. Das wechselt auch dauernd. Also in den letzten Jahren ist diese Überschrift sehr weit ausgedehnt worden. Es gab eine Zeit, wo sich alle möglichen Strömungen dem zugeordnet haben. Dann wiederum heißt es, nein, ich bin ja doch kein Wertkritiker. Letztlich kommt es darauf auch gar nicht an. Worauf es letztlich ankommt, ist natürlich die theoretische Auseinandersetzung. Und da gibt es sicherlich in einem bestimmten Spektrum von, sagen wir mal, reflektierten marxistischen Strömungen, auch Gemeinsamkeiten in dem Sinne, dass eben, wie die Nadja Rakowicz auch sagte, dass der Wert, die Kategorie des Werts in den Mittelpunkt der Kritik gestellt wird, was sicherlich zunächst einmal ein gemeinsames Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem traditionellen Marxismus darstellt. Innerhalb dieses Bezugs gibt es dann natürlich wiederum die unterschiedlichsten Interpretationen, auch Entwicklungen, auch was die Wertkritik, wertkritische Position in der Krise ausmacht, kann man eigentlich nicht so definitorisch festlegen oder so als sozusagen als ein, sagen wir mal, Repertoire von feststehenden theoretischen Sätzen, sondern das ist ja selber ein Prozess, das ist ein Entwicklungsprozess. Die Wertkritik hat sich in den letzten Wertkritik, wie gesagt, immer von uns aus, von der Krise aus, auch von mir aus persönlich ausgesprochen, hat sich in den letzten 20 Jahren nicht nur sehr stark entwickelt, also auch von den Anfängen weg entwickelt, ohne deswegen diesen grundsätzlichen Bezug zu verlieren auf die Kategorie des Werts als kritischen Bezug. Sie hat sich also weiterentwickelt und sie hat sich auch ausdifferenziert. Das macht es einerseits schwierig, eine Einführung zu halten. Ich meine, sowieso eine Position, die doch einen sehr umfassenden Anspruch hat, die letztlich den Anspruch hat, einen Paradigmenwechsel in der Kapitalismuskritik einzuleiten. Jetzt in einer Dreiviertelstunde darzustellen, ist natürlich praktisch nicht möglich. Schwierigkeit, die hinzukommt, ist aber auch, dass es eben alle möglichen Vorstellungen gibt von dem, was Wertkritik sein soll, auch speziell was Wertkritik, was Krisiswertkritik sein soll. Da haben sich bestimmte Vorstellungen im Bewusstsein, in der Wahrnehmung festgesetzt, gegen die es auch immer relativ schwer ist, dann gewissermaßen anzuargumentieren, also darzustellen, inwieweit eben diese Vorstellung nicht oder nur sehr bedingt mit dem übereinstimmen, was wir darunter verstehen, die wir selber natürlich bestimmte Dinge in die Welt gesetzt haben, die wir selber auch bestimmte Positionen politisch vertreten haben, aber wie sie rezipiert werden, liegt dann ja auch nicht immer in der Macht der Autoren. Es sind vor allem zwei Wahrnehmungsmuster, die die Wahrnehmung der Krisisposition in der linken Öffentlichkeit prägen. Und das ist erstens die Kritik der Arbeit und zweitens die damit verbundene Diagnose, dass der Kapitalismus sich in einer fundamentalen Krise befindet. Das sind zweifellos wichtige Aspekte oder Kernpunkte unserer Position. Ich erinnere nur an das Manifest gegen die Arbeit von 1999, liegt übrigens auch draußen an den Büchertischen aus. Das sind sicher Kernpunkte unserer Position, Kritik der Arbeit, Krisentheorie. Doch erstens handelt es sich oder beschränkt sich die Theorie keinesfalls auf diese Punkte. Zweitens stehen sie in einem Implikationszusammenhang, der in der Regel nicht wahrgenommen wird. Und wohingegen in der Wahrnehmung diese Position dann häufig darauf reduziert wird, als eine Art ökonomische Analyse oder Analyse der objektiven Gesetzmäßigkeiten, also stand es ja auch in dem Einleitungsschreiben. Das ist eine Interpretation, die wenig oder nur sehr bedingt mit dem zu tun hat, was wir unter Wertkritik verstehen. Das jetzt genau zu skizzieren, wird in diesem Einleitungsreferat kaum möglich sein. Ich kann da also nur Andeutungen machen. Es werden ja sicher auch noch andere Punkte klar werden morgen in den Diskussionen auf den Podien. Ich will also versuchen, deutlich zu machen, oder will mich in diesem Einleitungsreferat vor allem darauf konzentrieren, deutlich zu machen, wieso der wertkritische Ansatz, so wie er in der Krise entwickelt wurde, keinesfalls nur eine ökonomische Theorie ist, sondern eben vielmehr der Versuch, ein neues Paradigma der Kapitalismuskritik zu entwickeln, was natürlich nicht bedeutet, dass der Anspruch besteht, alle Konsequenzen, Implikationen dieses Paradigmenwechsels gewissermaßen schon gezogen zu haben, aber den Paradigmenwechsel, also es geht um den Paradigmenwechsel selbst zunächst mal, also einen Perspektivwechsel in der Kapitalismuskritik. Was ich zunächst festhalten möchte, ist, dass der Wert eben nicht nur eine ökonomische Kategorie ist. Primär ist der Wert vielmehr eine ganz bestimmte, eine historisch spezifische Form gesellschaftlicher Vermittlung. Also eine Form, die die gesellschaftlichen Beziehungen vermittelt, das heißt den gesellschaftlichen Zusammenhang konstituiert und herstellt. Er ist, wenn man es genauer sagen will, die Kategorie, die einzige Kategorie oder die zentrale Kategorie der gesellschaftlichen Vermittlung in der kapitalistischen Gesellschaft. Und als solche eben konstituiert sie den gesellschaftlichen Zusammenhang auf grundlegende Weise. Das ist übrigens auch etwas, was Moshe Postone sehr genau analysiert in seinem Buch. Ich stehe Moshe Postone theoretisch auch sehr nahe, weswegen ich das auch sehr bedauere, dass er jetzt nicht kommen konnte zu dem Kongress. Postone hat in seinem Buch dieses grundlegende Buch Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft sehr ausführlich gezeigt, dass der Wert und die abstrakte Arbeit die gesellschaftliche Vermittlung im Kapitalismus sind und dass genau das spezifisch historische Merkmal des Kapitalismus ausmacht gegenüber allen anderen Gesellschaften. Warum Wert und abstrakte Arbeit? Weil Wert und abstrakte Arbeit untrennbar miteinander verbunden sind. Der Wert stellt die Form des gesellschaftlichen Reichtums dar in der kapitalistischen Gesellschaft, eine Form von abstraktem Reichtum, die von jedem Inhalt, von jedem konkreten Inhalt absieht. Und die abstrakte Arbeit ist sein Inhalt. Oder anders ausgedrückt auch seine Substanz, also eine selber abstrakte Substanz, wie der Begriff schon sagt. Was diese Vermittlung jetzt auszeichnet, sind ganz bestimmte historisch sehr spezifische Wesensmerkmale. Wenn ich das zusammenfassen und zusammenzufassen, sozusagen in ganz knappen Worten, wäre zunächst zu sagen, dass es sich um eine versachlichte oder verdinglichte Vermittlung handelt. Das heißt, eine Vermittlung, die den Menschen gegenübertritt als scheinbar fremde Macht. Also eine Vermittlung, die den Menschen grundlegende Zwänge und Formen des gesellschaftlichen Verkehrs auferlegt. Und das ist genau das, was Marx zunächst als Entfremdung bezeichnet hat und später als Fetischismus. In der Hinsicht habe ich da auch einen etwas anderen Begriff von Fetischismus, als ihn Nadia Rakowitz eben skizziert hat, eben nicht nur als der Schein, also gewissermaßen Verschleierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, als der Schein der Versachlichung, sondern es handelt sich tatsächlich um eine Versachlichung, tatsächlich um eine Verdinglichung. Das heißt, Marx sagt auch selber, die Menschen, also ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, das Zitat mir nicht rausgeschrieben, die Beziehungen, gesellschaftlichen Beziehungen, erscheinen als das, was sie sind, nämlich Beziehungen von Sachen in der kapitalistischen Gesellschaft. Das heißt, sie erscheinen nicht so, sie sind es in der kapitalistischen Gesellschaft. Das genau macht den Kern der Verdinglichung, der Entfremdung oder des Fetischismus aus. Dass die Menschen ihren eigenen gesellschaftlichen Verhältnissen, also das, was ich eben als Vermittlung bezeichnet habe, gewissermaßen ausgeliefert sind wie einer fremden Macht. Das wäre jetzt aber zunächst einmal die allerabstrakteste und allgemeinste Bestimmung von Fetischismus. oder von dieser, vielmehr von der Vermittlung, dass sie eben eine fetischistische ist, dass sie eben als fremde Macht den Menschen gegenübertritt. Ich versuche das noch ein bisschen zu präzisieren, soweit es auf die Kürze geht, mit vier Bestimmungen. Was zeichnet diese Vermittlung über Wert und abstrakte Arbeit aus? Erstens, die Verdinglichung über Wert und abstrakte Arbeit ist nicht nur verdinglichte Vermittlung, sondern sie ist auch selbstvermittelnde Vermittlung. Das heißt, sie hat selbstbezüglichen Charakter. Das drückt sich am deutlichsten aus in der schon zitierten Formel der Kapitalverwertung GWG', also Geld, Ware, mehr Geld. Ja, das ist eine selbstbezügliche Formel. Am Anfang steht das Geld, am Ende steht das Geld, aber als vermehrtes Geld, also insofern eine Beziehung, die selbstreferenziell ist. Ja, das Geld bezieht sich auf sich selber, der Wert bezieht sich auf sich selber und damit bezieht sich auch die abstrakte Arbeit auf sich selber. Diese Vermittlung ist also als Verselbstständigte, als fremde Macht, die dem Menschen gegenübertritt, als Verdinglichte, eine sich selbst vermittelnde. Sie hat also quasi automatischen Charakter. Pastoren sagt dazu auch, der Wert ist ein Mittel, das zugleich ein Zweck ist. Ja, also der Mittel, ein Mittel, eben die Vermittlung ist zugleich der Zweck. Das ist eben dieses Paradox. Es handelt sich eben um einen Selbstzweck, den Selbstzweck der Verwertung. Die zweite Bestimmung, die Vermittlung über den Wert ist eine abstrakte Vermittlung. Das heißt, sie ist jedem bestimmten Inhalt gegenüber gleichgültig. Auch das wird wieder am deutlichsten, wenn wir den Doppelcharakter der Ware und damit zusammenhängend den Doppelcharakter der Arbeit im Kapitalismus analysieren. Also die Aufspaltung in Tauschwert, Gebrauchswert, abstrakte Arbeit, konkrete Arbeit. In beiden Fällen wird eine Abstraktion vollzogen an dem konkreten Inhalt, an dem bestimmten Inhalt der Arbeit, an dem bestimmten Inhalt oder dem bestimmten stofflichen Charakter der Ware. Sie werden, die Arbeiten, verschiedenen Arbeiten werden darauf reduziert, abstrakte Arbeit zu sein. Es ist gleichgültig, ob es eben das Putzen eines Saales ist, das Pflegen einer kranken Person oder das, was weiß ich, Herstellen eines Automotors. Es wird reduziert auf abstrakte Arbeit, also Abstraktion vom stofflichen Inhalt. Das Gleiche wiederholt sich, oder das Gleiche stellt sich sozusagen von anderer Seite her betrachtet bei den Waren dar, dass eben der Gebrauchswert vom Gebrauchswert abstrahiert wird und der Tauschwert die Abstraktion darstellt, nämlich das Gesellschaftliche. Das ist das, was dann gesellschaftlich wird, diese Abstraktion. Deswegen ist diese Vermittlung per se eine abstrakte. Das beschränkt sich aber nicht nur auf diesen jetzt hier gewissermaßen doch ökonomischen Vorgang, der wo wir es deutlich machen können am Warentausch, am Prozess der Abstraktion in der Arbeit, sondern die Abstraktion ist ein allgemeines Prinzip, was für die gesamte bürgerliche oder kapitalistische Gesellschaft gilt. Die dritte Bestimmung wäre, dass der Wert, dass die Vermittlung über Wert und abstrakte Arbeit einer zielgerichteten historischen Dynamik unterliegt. Das heißt, sie unterliegt in ihrer Selbstbewegung einer historischen Dynamik, die als solche nicht kontrollierbar ist, die also unabhängig von den Wollen der Menschen ist. Auch das macht Teil eben des Fetischismus aus. Diese Verselbstständigung ist nicht nur eine gewissermaßen die ständige Wiederholung dieses Verwertungsprozesses und der damit zusammenhängenden gesellschaftlichen des gesellschaftlichen Formzusammenhangs, sondern es ist auch eine historische Bewegung, eine zielgerichtete historische Bewegung, zielgerichtet deswegen, weil sie grundsätzlich zwei Zwängen unterliegt, nämlich der quantitativen Expansion einerseits, dem Zwang zur ständigen quantitativen Expansion, es muss immer mehr verwertet werden, und zweitens der permanenten Fortentwicklung der Produktivkräfte. Auch das unabhängig vom Wollen der Menschen als dieser Vermittlung innewohnender Zwang. Es ist diese zielgerichtete historische Dynamik, diese unkontrollierbare Dynamik, die der kapitalistischen Gesellschaft ihre ungeheure historische, diese Dynamik verleiht, diese Geschwindigkeit, mit der sich die kapitalistische Gesellschaft von einer relativ kleinen Region, nämlich bestimmten Ländern Europas, innerhalb von 150 Jahren, wenn man den Industriekapitalismus nimmt, natürlich gibt es den ganzen Vorlauf, mit Kolonialismus etc., aber trotzdem in einer ungeheuren Geschwindigkeit über den gesamten Planeten ausbreitet und den Planeten dieser Form unterwirft. Die vierte Bestimmung, und die ist zentral, deswegen werde ich mich da auch noch im weiteren Vortrag sehr wesentlich darauf beziehen. Die vierte Bestimmung ist, dass die Vermittlung über Wert und abstrakte Arbeit bedeutet, dass die gesamte Gesellschaft einem einzigen Formprinzip, einem einzigen Vermittlungsprinzip unterworfen wird. Dass dieses Prinzip von Wert und abstrakter Arbeit den gesellschaftlichen Formzusammenhang konstituiert. Und das ist genau ein wesentliches Merkmal der kapitalistischen Gesellschaft, was sie von allen anderen Gesellschaften grundlegend unterscheidet. Es ist vor allem diese Bestimmung, die der Wertkritik immer den Vorwurf eingebracht hat, sie sei reduktionistisch. Da wird dann gesagt, nee, ihr wollt ja alles auf ein Prinzip reduzieren und damit könnt ihr doch die Gesellschaft nicht erklären. Das trifft vielleicht auf einzelne Sphären zu, aber doch nicht auf die gesamte Gesellschaft. Dagegen ist zu sagen, dass dieser Vorwurf erstens an die falsche Adresse geht, denn die Wertkritik bezieht sich ja nicht positiv auf das einheitliche und vereinheitlichende Vermittlungs- und Formprinzip, sondern in der Absicht der Kritik, also um sichtbar zu machen, dass eine Aufhebung des Kapitalismus ohne eine Aufhebung dieses vereinheitlichenden Vermittlungsprinzips und ohne die Aufspringung der Totalität, die durch dieses Prinzip hergestellt wird, nicht möglich ist. Also Aufhebung des Kapitalismus bedeutet Aufhebung dieses einheitlichen Vermittlungsprinzips, auf der allerabstraktesten Ebene ausgedrückt. Insofern ist also nicht die Wertkritik reduktionistisch, sondern der Kapitalismus als gesellschaftliches System, weil er eben sich über dieses eine Prinzip vermittelt. Das ist eben genau der Reduktionismus, der kapitalistischen Gesellschaft als solcher innewohnt. Zweitens beruht der Vorwurf des Reduktionismus an die Adresse der Wertkritik auch meistens auf einer falschen Grundannahme oder, kann auch vielleicht auch sagen, begrifflichen Verwechslung. Denn was heißt es zu sagen, oder von einem einheitlichen Formprinzip und Vermittlungsprinzip zu sprechen? Meistens wird das so verstanden, als würde behauptet, in der bürgerlichen Gesellschaft sei alles Denken und Handeln vom Wert und der abstrakten Arbeit, die da immer dazugehört, determiniert, vorbestimmt. Aber genau das bedeutet es nicht. Was es bedeutet, dass oder der Effekt oder das, was die Konstitution der Gesellschaft über dieses einheitliche Vermittlungs- und Formprinzip ausmacht, bedeutet oder heißt, dass die grundlegenden Formen des gesellschaftlichen Verkehrs sich aus diesem Vermittlungsprinzip ableiten lassen. Und was heißt das? Ich versuche nur ungefähr deutlich zu machen und zu skizzieren an einem Beispiel, nehmen wir das Beispiel des Subjekts, die grundlegende Form des Subjekts. In der kapitalistischen Gesellschaft, und das heißt ja immer in der warenproduzierenden Gesellschaft, ist die grundlegende Form des gesellschaftlichen Verkehrs zwischen Menschen die von Warenverkäufern und Käufern. Das heißt aber auch, dass ein gesellschaftliches Wesen, das als gesellschaftliches Wesen, also als Subjekt nur anerkannt wird, wer sich in diese Kategorie einordnet und wer ihr entspricht. Dabei muss man auch betonen, dass die Kategorie des Warenverkäufers in aller Regel in der kapitalistischen Gesellschaft ja bedeutet, Verkäufer der wahren Arbeitskraft zu sein. Also ich spreche jetzt nicht von irgendeiner wolkigen Fiktion einer Gesellschaft, wo es nur Warenzirkulation gibt und wo die freien gleichen Individuen als Käufer sich am Markt begegnen. Ich spreche von der kapitalistischen Gesellschaft, wo die häufigste Kategorie des Warenverkäufers die des Verkäufers der wahren Arbeitskraft ist. Das heißt, dass die Menschen dazu gezwungen sind, sich selbst oder ihre Arbeitskraft zu verkaufen oder ihr Arbeitsvermögen als Arbeitskraft zu verkaufen. Das heißt, sie müssen sich eben selber zur Ware machen, sie müssen sich selber verobjektivieren, zum Objekt machen, zum Ding machen. Wenn man also den Kern dessen bestimmen will, was das Subjekt ausmacht, dann ist es letztlich eine Form von gesellschaftlichem Verkehr, in der die Menschen dazu gezwungen sind, sich selber zum Objekt zu machen. Das Subjekt macht zum Objekt. Subjekt und Objekt gehören in dem Sinne ganz untrennbar zusammen. Das gilt, das heißt, Subjekt sein bedeutet immer zum Objekt machen, und zwar sich selber und andere. Und nicht nur andere im Warenverkehr, sondern eben auch den gesellschaftlichen Zusammenhang. Der gesellschaftliche Zusammenhang tritt mir als kapitalistischen, bürgerlichen, warenproduzierenden Subjekt als eine fremde Objektivität gegenüber. Ich behandle sie auch als fremde Objektivität. Sie ist mir insofern ist es sozusagen nur wieder die Kategorie des Fetischismus von der Seite des Subjekts betrachtet. Die begegnet mir der gesellschaftliche Zusammenhang als Objektivierter. Ich bin Subjekt, indem ich eben die Gesellschaft als Objekt behandle und von der Gesellschaft selber auch zum Objekt gemacht werde und mich selber zum Objekt machen muss. Es ist ein ständiger Wechsel zwischen diesem Pol von Subjekt und Objekt. Also ich kann das jetzt hier nur andeuten. Was es mir aber geht, ist deutlich zu machen, dass es also nicht zu verstehen ist, also Subjektform nicht so zu verstehen ist, dass die Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft, also auch wir alle, keinerlei Entscheidungsspielräume hätten, dass wir keine Handlungsspielräume besäßen und, was weiß ich, Marionetten des Werts, also nur quasi Marionetten der ökonomischen Zwänge wären. So ist es natürlich nicht. Aber die Form, in der wir untereinander verkehren und mit uns selber verkehren und mit der Gesellschaft verkehren, diese Form, die ist konstituiert, die ist vorgegeben durch die Vermittlung über den Wert. Innerhalb dieser Form gibt es natürlich eine ganze Reihe von Entscheidungsmöglichkeiten, Handlungsspielräumen. Es gibt auch immer die Möglichkeiten, an die Grenzen dieser Form zu gehen und sie bis zu einem gewissen Grad zu überschreiten. Dann ist allerdings schon ein Punkt erreicht, wo kritisches Bewusstsein oder sogar emanzipative Ansätze einsetzen können. Aber zunächst einmal ist diese Form vorgegeben, nicht jedes einzelne Handeln und Denken. Das ist wesentlich zu begreifen, und das unterscheidet auch einen solchen Ansatz der Kritik von streng strukturalistischen Ansätzen, wo eben ein Determinismus in diesem strengen Sinn auch im inhaltlichen Sinne gedacht wird. Es lässt sich jetzt Ähnliches für den gesamten gesellschaftlichen Formzusammenhang herleiten. Also man könnte zum Beispiel zeigen, dass die Rechtsform mit der Wertform untrennbar zusammenhängt. Nadja Rakowitz hat das ja heute auch schon angedeutet oder gesagt, auch der Staat als bestimmte Form des gesellschaftlichen Verkehrs, eben als veräußerlichte Macht, die einerseits das Allgemeininteresse im kapitalistischen Sinne repräsentiert, für die Durchsetzung des Rechts und die Setzung des Rechts sorgt, also Recht ohne Staat ist nicht denkbar, wo es keinen Staat gibt, gibt es auch kein Recht. Insofern ist auch das Recht, ist nicht nur der Staat aufzuheben, sondern auch das Recht in diesem Sinne, also diese Form des Rechts, als allgemeines Recht, als ein System von Recht, was sich aus einem obersten Prinzip ableitet, also diese Abstraktion des Rechts, die gehört zum Staat dazu und ist insofern selber auch aufzuheben, genauso wie der Staat. Ich lasse es bei diesen knappen Andeutungen, denn mein Anspruch kann jetzt nicht hier bestehen darin, eine umfassende Bestimmung aller gesellschaftlichen, aller kapitalistischen Basisformen zu leisten. Mir ging es ja erstmal nur darum, deutlich zu machen, dass die Grundstrukturen des gesellschaftlichen Verkehrs und der gesellschaftlichen Ordnung im Kapitalismus sich auf das einheitliche Formprinzip des Werts zurückführen lassen, oder was darunter zu verstehen ist. Dass darunter eben nicht zu verstehen ist Determination im strengen Sinne, sondern Konstitution eines bestimmten Formzusammenhangs. Ich will einen Schritt weitergehen. Ich hatte eben schon gesagt, die Zentrierung auf dieses Einheitsprinzip des Werts und der abstrakten Arbeit ist ein ganz spezifisches Merkmal der kapitalistischen Gesellschaft gegenüber allen anderen historisch vorgängigen gesellschaftlichen Formationen. Man braucht eigentlich nur ans europäische Mittelalter zu denken, wo es dieses einheitliche Prinzip nicht gab, wo sich eigentlich die verschiedensten Herrschafts- und Fetischformen überkreuzt haben, Lehensverhältnisse, Parallelität von verschiedenen Rechtsformen, Rechtszuständigkeiten. Die Klöster hatten ihre eigene Rechtsprechung, die Kirche hat ihre eigene Rechtsprechung und so weiter und so fort. Es gab also eine Vielzahl von gesellschaftlichen, sich überkreuzenden Herrschafts- und Fetischbeziehungen, die den Gesellschaftszusammenhang vermittelt haben. Was den historischen Durchmarsch des Kapitalismus ausmacht wesentlich, ist, dass es genau diese vielfältigen bunten Formen, wie es Marx irgendwo so sinngemäß sagt, hinwegfegt und an die Stelle dieses eine Prinzip setzt. Dieses eine Prinzip. Und dieses eine Prinzip, und das ist eben auch spezifisch für die kapitalistische Gesellschaft, konstituiert eine Totalität, den gesellschaftlichen Formzusammenhang als Totalität. Und das ist genau eben, wenn man jetzt das erstmal von der Seite der Kritik her betrachtet, was bedeutet dann Aufhebung der kapitalistischen Gesellschaft? Wenn es bedeutet Aufhebung dieses Formprinzips, kann es auch nur bedeuten Aufsprengung dieser Totalität, dieser Vereinheitlichung des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Wo ist dieser, oder wie drückt sich eigentlich dieser Anspruch aus? Und man könnte jetzt das, was die Totalität ausmacht, auf den verschiedensten Ebenen beschreiben. Eben hat Robert Folkin auch ja erwähnt, was das Subjekt angeht, den Anspruch der Totalität, dass das männlich besetzt ist, komme ich auch gleich noch darauf zurück. Das halte ich für durchaus richtig in diesem historischen Sinne. Aber wir können es auch zunächst einmal im Grunde die ganze bürgerliche Philosophiegeschichte verfolgen und dort zeigt sich eigentlich, dass die Totalität, das Prinzip, das Einheitsprinzip oder die Suche nach dem Einheitsprinzip der Dreh- und Angelpunkt der ganzen bürgerlichen modernen Philosophie ist. Ob das nun bei Kant der kategorische Imperativ oder der Vernunft oder bei Hegel der Weltgeist, Schopenhauer der Wille, es ist immer dieses Einheitsprinzip, was gesucht wird, was macht eigentlich die Essenz, die Substanz der Gesellschaft aus. Man findet das dann übrigens ja auch im traditionellen Marxismus. Ja? Also das sind dann die Produktivkräfte oder die Arbeit als das Prinzip, das Totalität setzt. Lukács kann man hier nur nennen, der sicherlich, wie ich denke, der reflektierteste Vertreter des traditionellen Marxismus ist, der eigentlich an der Schwelle steht zum Überschreiten dieses Universums des traditionellen Marxismus. Bei Lukács, beim jungen Lukács ist ja die Arbeit, das betont er explizit, macht die Totalität aus. Das ist der Standpunkt der Kritik, die Arbeit, und damit eben auch der Standpunkt des Proletariats, weil das Proletariat eben die Arbeit repräsentiert. Also der Gedanke ist dann, die Arbeiterklasse repräsentiert die wahre Totalität der Gesellschaft gegenüber dem Kapitalismus, der, ich sage mal salopp, nur so tut, als sei er Totalität. In Wirklichkeit ist er zerrissen, allerlei Konkurrenzinteressen und Krisenhaftigkeit und so weiter. Die Aufgabe der Arbeiterklasse und damit die Emanzipation vom Kapitalismus ist bei Lukács die Herstellung der Totalität, nicht die Aufhebung der Totalität, die Herstellung der Totalität, die wahre, die wirkliche, vernünftige Gesellschaft, die einheitlich organisiert ist nach dem Prinzip der Arbeit. Das ist die Emanzipation. Und da ist, weil eben auch die Rede war von, oder ich angedeutet habe, Abgrenzung von traditionellem Marxismus, da ist eigentlich die Scheidelinie, wie ich sie verstehe, in der Abgrenzung vom traditionellen Marxismus, der Bezug auf die Arbeit als totalisierendes Prinzip oder überhaupt die Suche nach dem totalisierenden Prinzip als positives. Genau das ist umzukehren. Dieses totalisierende Prinzip ist zu kritisieren, Aufhebung des Kapitalismus muss bedeuten, Aufhebung dieses Prinzips, Aufsprengung dieser Totalität. Es muss allerdings, oder ich möchte allerdings noch einen ganz wichtigen Aspekt hinzufügen, was die Totalität angeht. Gibt es denn diese Totalität eigentlich? Insbesondere in der Postmoderne, oder Postmodernismus, in Dekonstruktivismus sehr stark darauf hingewiesen worden, dass diese Totalität eine Fiktion ist, dass es ja Ausgeschlossenes gibt, Hybrides, Multiples, also alles, was außerhalb dieser Totalität, dieser festen Identitäten sich befindet. Diese Kritik ist durchaus berechtigt. Die Frage ist nur, wie ist sie eigentlich zu beziehen? Wie ist sie eigentlich gesellschaftsanalytisch zu fundieren? Also mal ganz salopp gesagt auch, sehe ich den Mangel beim Dekonstruktivismus daran, dass er letztlich diese Effekte nicht beziehen kann auf eine Gesellschaftskritik, die sich vermittelt mit dieser spezifischen, historisch-spezifischen Form des Kapitalismus. Wenn wir jedoch diese Kritik beziehen oder diesen Ansatz beziehen auf dieses vereinheitlichende und einheitliche Vermittlungsprinzip des Werts, stellt sich die Sache etwas anders dar. Wir können nämlich dann feststellen, dass es hier in der Tat richtig ist, dass diese Totalität nicht für bare Münze genommen werden kann. Zu ihrem Wesen gehört, dass sie letztlich ihren eigenen Anspruch, die gesamte Gesellschaft zu erfassen, also die gesamte Gesellschaft nach diesem Einheitsprinzip zu organisieren, grundsätzlich nicht einlösen kann. Sie muss gewissermaßen grundsätzlich, prinzipiell an diesem Anspruch scheitern. Und zwar das nicht nur, weil die quantitative Expansion ihre Grenzen hat, das ist natürlich auch richtig, sondern viel grundsätzlicher. Es ist letztlich ein Ding der Unmöglichkeit, die gesamte Gesellschaft und alle sozialen, gesellschaftlichen Beziehungen auf dieses Einheitsprinzip des Werts zu reduzieren und die damit einhergehenden Formen, die damit gesetzt sind, die Form des Subjekts, die Form des Rechts, die Form des Staats, etc., die gesamte Gesellschaft darauf reduzieren zu wollen, ist letztlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb geht in der Tat, und da hat der Postmodernismus, da hat der Dekonstruktivismus vollkommen recht, geht in der Tat die Konstitution und die historische Durchsetzung der Kapitalisten, der wahngesellschaftlichen Totalität, oder sagen wir vielleicht besser, des wahngesellschaftlichen Formzusammenhangs, mit der Konstruktion eines anderen, eines Fremden, eines Ausgeschlossenen einher. Also etwas Fremdes, etwas anderes, was nicht zu diesem Formzusammenhang gehört, was deswegen auch ausgeschlossen wird, herabgesetzt wird und trotzdem gerade in diesem Ausschluss, in dieser Herabsetzung konstitutiv dazugehört. Dass also dieser Formzusammenhang nur mit diesem Ausgeschlossenen oder mit diesem Ausschlussprozess, das ein ständiger Prozess ist, überhaupt funktionieren kann. Man kann das auf verschiedenen Ebenen nachzeichnen, auch das kann ich jetzt wieder nur skizzieren. Sehr deutlich wird es auf der Ebene der Arbeit, die Durchsetzung der Arbeit, des Formprinzips der Arbeit, die ja immer bedeutet, Waren produzierende Arbeit als abstrakte Arbeit, bedeutet, dass ein ganzes Universum an Tätigkeiten ausgeschlossen wird, nämlich all die Tätigkeiten, die nicht in die Form der Ware hineingepresst werden. Die Grenze verschiebt sich historisch, die ist historisch nicht fest, das ist selber ein Prozess, aber der Ausschluss bleibt bestehen. Das heißt, wird immer ein ganzes Universum an Tätigkeiten ausgeschlossen, insbesondere gehören dazu natürlich die gesamten reproduktiven Tätigkeiten und affektiven Tätigkeiten, auf die sich dann ja der Postoperaismus positiv bezieht, als kreative Potenz und so weiter. Also diese Tätigkeiten werden ausgeschlossen als Nichtarbeit und herabgesetzt und dabei oder in dieser Herabsetzung, es geht ja damit einher, als weiblich eingeschrieben. Ja, während die Arbeit in der Form der abstrakten Arbeit als männlich eingeschrieben ist, historisch männlich eingeschrieben wird, wird das Ausgeschlossene weiblich eingeschrieben, was natürlich nicht bedeutet, dass nicht Männer und Frauen zwischen diesen Sphären hin und her wechseln können, da geht es hier um die Einschreibung dieser Sphären. oder von Arbeit und Nicht-Arbeit vielmehr, das ist mehr als Sphäre. Wie gesagt, die Grenze verschiebt sich. Es ist nicht so, dass Tätigkeiten, die einmal ausgeschlossen waren, zum Beispiel Tätigkeiten, die früher im Haushalt, nur im Haushalt verrichtet worden sind, spätestens in Fordismus hineinbezogen worden, in warenproduzierende Tätigkeiten, ganze Reihe von Nahrungsmittelherstellung, aber auch Pflegetätigkeiten und so weiter sind eingeschlossen worden oder hineingenommen worden in kapitalistische oder staatliche Institutionen. Das heißt, die wurden auch die Grenzen verändert, aber der Ausschluss bleibt bestehen. Es ist keinesfalls so, dass das gesamte Universum der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten in der Arbeit, in der Form der Arbeit sich befindet und in die Form der Arbeit hineingepresst werden kann. Wir können das gleiche aber auch auf anderen Ebenen genauso nachzeichnen. Vielleicht auch sehr deutlich, auf der, was die Herstellung des bürgerlich-rationalen Subjekts angeht. Also dieses Subjekt ist ja eins, was identitär ist, was um sich zum Objekt zu machen und andere zum Objekt zu machen, ungeheuer disziplinieren muss, was also diese feste Abgrenzung, also eigentlich bedeutet dieses Subjekt und Objekt Gegenüberstellung, den Verkehr in der kapitalistischen Gesellschaft auszeichnet, schon die Herstellung dieser Grenzen, dieser klaren Grenzen, also dieser festen Identitäten. Und man kann es sehr deutlich machen und selber nachvollziehen an dem, was es bedeutet, sich zu disziplinieren, um in diesem, allein schon im Arbeitsprozess zu funktionieren. Also dieses sich zum Objekt machen bedeutet eine ungeheure Disziplinierungsleistung, die jedem Einzelnen abverlangt wird, in jeder Sozialisation eingebläut wird. Und das ist ein gewaltsamer Prozess. Historisch gewaltsam, der mit vielen Revolten auch einherging, mit viel Widerstand, aber letztlich durchgesetzt wurde. Gewaltsam in jedem Akt der Sozialisation, also wiederholt sich an jedem Kind. Und die Herstellung dieses Subjekts, die mit ungeheuer viel Gewalt und Schmerzen einhergeht, dieses sich selbst zum Objekt machen, geht einher mit der Konstruktion des Nicht-Subjekts, des Unvernünftigen. Ja, das Vernünftige ist das, was sich zusammenhält, was die Grenzen hält, was sich zusammennimmt, was es erträgt, abstrakte Arbeit leisten zu müssen und so weiter. Und das Nicht-Subjekt ist das Formlose, was das nicht kann, das Emotionale, was eben nicht rational ist. Und dieses Nicht-Subjekt, die Konstruktion dieses Nicht-Subjekts, wird dann im Gegenbild zum männlichen Subjekt konstruiert als die Frau, als das Nicht-Weiße. Ja? Also so diese Formel von dem männlich-westlich-weißen Subjekt gegenüber dem weiblichen oder nicht weißen Nicht-Subjekt, die ja auch im Dekonstruktivismus sehr auf den verschiedensten Ebenen von Diskursen und gesellschaftlichen Prozessen nachgezeichnet wurde, die hat hier volle Berechtigung. Also die beschreibt den historischen Prozess sehr richtig, sagen wir es mal so. Gut, man könnte das auf verschiedenen Ebenen nachzeichnen, auf der Ebene der Philosophie, wo eigentlich immer die Selbstbehauptung der Vernunft immer einhergeht mit der Konstruktion des Unvernünftigen, der Natur als dem Bedrohlichen, als der Nichtvernunft. Gerade bei Kant, also man liest förmlich heraus bei Kant, diese Angst, ja, die ihn umtreibt, die eigentlich daherrührt, dass hier sozusagen der Prototyp dieses Subjekt schreibt, dieser Prototyp dieses westlichen Vernunftsubjekts, was alles von sich weisen muss, was sinnlich ist, was als Natur dann definiert wird, also bedrohlich erscheint, was nicht vernünftig ist. Deswegen ist auch der Rassismus und der Sexismus, den man findet bei Kant, bei Hegel, bei Schopenhauer, eigentlich in der gesamten westlichen Philosophie, Aufklärungsphilosophie, der ist kein Zufall. Der gehört konstitutiv zu dieser Philosophie dazu, so wie der Rassismus und der Sexismus konstitutiv zur Herstellung der bürgerlichen oder kapitalistischen Subjektivität dazugehört, wie er konstitutiv zur Herstellung des kapitalistischen Formzusammenhangs dazugehört. Das ist nicht ein Phänomen, was von außen hereinkommt oder ein Phänomen, wie es manche auch beschreiben, ja, das ist so was, das kommt aus früheren gesellschaftlichen Formationen. Ja, ich zeichne das jetzt etwas holzschnittartig und das verschwindet dann, wenn sich der Kapitalismus durchgesetzt hat. Warum? Weil der Kapitalismus sei ja die Gleichheit. Zwar nur die formelle Gleichheit, aber die Gleichheit insofern sei angeblich Rassismus und Sexismus unvereinbar mit dem Kapitalismus, mit der Logik des Kapitalismus. Das ist vollkommen falsch. Sexismus und Rassismus gehören zu dieser Gleichheit dazu, als die andere Seite, als das Abgespaltene, als das Ausgeschlossene, als das, worüber sich diese Gleichheit überhaupt erst konstituiert. Das ist wichtig festzuhalten, übrigens auch in gewisser Weise selbstkritisch gegenüber der eigenen theoretischen Entwicklung, also das sind Einsichten, die eigentlich in der Urfassung der Wertkritik vor 20 Jahren in keiner Weise enthalten waren, weil erstmal nur die Fixierung auf dieses Prinzip des Werts im Mittelpunkt stand und erst auch unter anderem die Auseinandersetzung mit den konstruktivistischen, feministischen, postmodernistischen Theorieansätzen, das gewissermaßen mit aufgenommen wurde. Also diese Erkenntnis, dass diese Totalität ja eigentlich gar keine Totalität ist, sondern dass sie auf dem Abgespaltenen, dass sie auf dem Ausgeschlossenen, auf der Konstruktion als anderen beruht. Man kann aber nicht, oder wenn man von Sexismus und Rassismus als konstitutiv für die kapitalistische Gesellschaft oder für den kapitalistischen Formzusammenhang spricht, muss ein weiteres eine weitere ideologische Struktur benannt werden, die ebenso konstitutiv dazu gehört, und das ist der Antisemitismus. Wieso gehört er dazu? Es ist gewissermaßen die andere Seite des Rassismus oder die polare oder entgegengesetzte projektive Verarbeitungsform der Widersprüche des Kapitalismus. Wenn wir es von der Seite des Subjekts her betrachten, könnten wir vielleicht sagen, dass die sexistische und rassistische Konstruktion des anderen sozusagen eine projektive Abspaltung der Gewalt ist, die es bedeutet, sich eben selber als Subjekt zuzurichten. Demgegenüber wird dann dieses andere als Nicht-Subjekt, als formlos, als Natur und so weiter definiert. Und dem wiederum Gewalt angetan, schon mit der Konstruktion selbst, aber eben auch materiell. Die polar entgegengesetzte und zugleich damit zusammenhängende projektive Verarbeitungsform dieser Gewalt, die die Zurichtung durch den kapitalistischen Formzusammenhang, durch das Vermittlungsprinzip des Werts bedeutet, diese projektive Verarbeitungsform ist die Anklage des Abstrakten. Die Anklage der Vernunft, aber nicht in Form der Kritik. Deswegen ist Anklage eigentlich auch nicht das richtige Wort. Es ist eigentlich die projektive Verarbeitung des Hasses, der Hass gegen sich selber, der durch die Gewalt produziert wird, die jeder Einzelne und jeder Einzelne sich antun muss, wird projiziert nach außen. Der Hass auf das Abstrakte, nicht in Form der Kritik, eben nicht in Form der Kritik dieses Vermittlungsprinzips, sondern indem dieser Hass personifiziert wird. Da gibt es welche, die dieses Abstrakte repräsentieren. Da gibt es die jüdische Weltverschwörung, da gibt es die jüdische Macht hinter den Kulissen, die die Fäden zieht. Das, was nicht greifbar ist, dieses Abstrakte, das ist ja nur die Weltverschwörung, wesentlich. Punkt. Aber überhaupt die Identifikation der Juden, Anführungsstrichen, mit dem Abstrakten, mit der modernen Kunst, mit der jüdische Hass, ja, gängiger Ausdruck bis heute noch, höre ich den manchmal, diese Identifikation der Juden eigentlich mit der abstrakten Seite der Moderne, die bedrohlich erscheint und die ja auch tatsächlich eine Bedrohung darstellt, die tatsächlich eine Gewalt darstellt, aber diese Gewalt wird nicht verarbeitet in der Form der Kritik, sondern in der Projektion, in der Personifikation, dieses Mikrofon komisch, der Personifikation und damit dann konsequenterweise, was auch konsequenterweise den Vernichtungswunsch in sich trägt. Weil man will ja diese Abstraktion loswerden, aber eben nicht, indem die kapitalistische Gesellschaft aufgehoben wird, indem dieses Vermittlungsprinzip aufgehoben wird, sondern indem dieser in der Logik dieses projektiven Wahns diejenigen vernichtet werden sollen, die dieses Abstrakte repräsentieren. Insofern kann man auch sagen, dass der Antisemitismus so etwas wie ein invertierter Pseudo-Antikapitalismus ist. Also Moshe Postol spricht ja vom fetischistischen Antikapitalismus, also ein Antikapitalismus, der keiner ist, ja, der selber fetischistisch ist und damit selber in den Kategorien in dem Verblendungszusammenhang des Kapitalismus befangen ist. Es ist also kein Antikapitalismus, kein kritischer, sondern ein fetischistischer Antikapitalismus und damit im allerschlimmsten Sinne affirmativ. Kann mal jemand dieses Brummen da vielleicht, es brummt so. Also ein fetischistischer Antikapitalismus, das ist genau das, was den Antisemitismus in einem gefährlichen Sinne so attraktiv macht, warum er nicht in der kapitalistischen Gesellschaft letztlich nicht auszurotten ist, warum er immer wieder hochkommt, gerade in Krisenzeiten, weil er eine Form der ideologischen Verarbeitung der kapitalistischen Widersprüche darstellt, in der gewissermaßen etwas Richtiges aufgegriffen wird, also diese Bedrohung, und dann aber personifiziert wird und damit eben in ihrer schlimmsten Form invertiert wird. Das macht die Attraktivität und die Gefährlichkeit des Antisemitismus aus, und deswegen ist es auch notwendig, genau diesen Zusammenhang zu erkennen, um gegenüber dem Antisemitismus in adäquater Weise vorzugehen und auch die Gefahr, vor allem auch die Gefahr der Verharmlosung zu vermeiden. Verharmlung von untergründigen antisemitischen Tendenzen, also etwa diese schlimme Anti-Heuschrecken-Kampagne, ja, also dass die Identifikation der Finanzinvestoren mit Heuschrecken, der Schritt zum Antisemitismus, Identifikation der Heuschrecken mit den Juden, ist eigentlich, der ist minimal, und der wird im Unbewussten sicherlich massenhaft vollzogen. Oder da wir hier an dieser Stelle ja auf einem Kongress sind, Dekritik und Postoperaismus, ich finde auch, dass der Postoperaismus in der Hinsicht auf eine durchaus gefährliche Art unreflektiert ist. Wenn ich also bei Negri lese, dass er das Empire als Vampir bezeichnet, oder als Parasit, ist glaube ich der Ausdruck, Parasit, der an der Produktivität der Menge saugt, der die Produktivität der Menge aussaugt, der Menge, der Multitude äußerlich aufsitzt und sie aussaugt, dann ist das mit Verlaub gesagt ein antisemitisches Stereotyp, wobei ich Negri nicht unterstelle, dass er Antisemit ist. Das will ich jetzt hier nur auch mal sagen. Also man muss auch unterscheiden zwischen, ob jemand etwas ist, ob jemand Antisemit ist, ja, das ist er sicherlich nicht, oder ob jemand antisemitische Stereotype verwendet auf unreflektierte Weise oder Stereotype, die zum Kernbestand der antisemitischen Ideologie gehören. Das ist brandgefährlich. Und der Grund dafür, oder ein wesentlicher Grund dafür ist, dass hier eine Unreflektiertheit gegenüber dem besteht, insbesondere auch im Postoperaismus, was den Antisemitismus ausmacht. Ich komme jetzt so langsam zum Schlussteil meines Referats, den ich ein bisschen kürzer halten möchte. Ein wichtiger Aspekt, den ich nochmal etwas erläutern will, ist diese gespaltene Totalität, die über den Wert vermittelt ist, als historischen Prozess zu begreifen. Das ist eben nichts Starres, keine feststehende Struktur, sondern selber ein historischer Prozess, wobei der historische Prozess auch in diese Strukturen selber, in diesem Formzusammenhang selber auch, oder die Beziehung zwischen den verschiedenen Formen innerhalb dieses Formzusammenhangs auch verändert. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass dieser historische Prozess einer Eigendynamik unterliegt, der ja auf der Ebene der Vermittlung angesiedelt ist, also eigentlich in diesem Selbstwiderspruch angelegt ist, expandieren zu müssen. Aber zunächst mal habe ich es noch nicht als Selbstwiderspruch beschrieben, ich habe zwei Tendenzen beschrieben. Diese Vermittlung über den Wert hat die Tendenz inhärent, expandieren zu müssen. Das heißt, es ist eben dieser Selbstbezug, aus Geld muss mehr Geld werden, es muss immer weiter verwertet werden. Gleichzeitig gibt es die zweite Tendenz, die darin auch angelegt ist, fundamental die Entwicklung der Produktivkräfte. Und diese Tendenzen stehen letztlich in einem Widerspruch zueinander. Weil die Expansion bedeutet eine ständige Ausdehnung der Wertmasse des produzierten Werts. Und das wiederum bedeutet stetige Ausdehnung der verausgabten abstrakten Arbeit im Produktionsprozess von Waren und Dienstleistungen. Aber nicht einfach Verausgabung von Arbeitskraft irgendwie, sondern jeweils auf dem gegebenen Produktivitätsniveau. Das heißt, es genügt nicht einfach 100.000 Arbeitskräfte in China einzustellen, als Beispiel, sondern die Frage ist, auf welchem Produktivitätsniveau arbeiten die eigentlich? Auf welchem Produktivitätsniveau stellen die diese Waren her? Wenn dieses Produktivitätsniveau weit unter dem vom Weltmarkt vorgegebenen höchsten Niveau liegt, stellt die dort verausgabte Arbeit eben auch nur einen geringen Anteil an Wertmasse dar. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer Tendenz, wo die grundsätzlich schon angelegt ist im Kapitalismus, die Produktivkraftentwicklung ständig zu steigern, also immer produktiver zu produzieren, das heißt mit immer weniger Arbeitskraft immer mehr Waren zu produzieren, das heißt übrigens auch immer mehr natürliche Ressourcen zu verbrauchen und letztlich zu verschleudern für den Selbstzweck des Werts, der Verwertung des Werts, also immer weniger Arbeitskraft für immer mehr Waren, gleichzeitig Notwendigkeit der Expansion, Ausdehnung der Verwertung, das steht logischerweise im Widerspruch zueinander, weil gewissermaßen diese Ausdehnungsbewegung, immer neue Bereiche zu erschließen, in einem ständigen Wettlauf mit dieser Produktivitätsentwicklung sich befindet. Dieser Wettlauf muss letztlich dazu führen, dass die Wertbasis selber untergraben wird. Und das ist jetzt was, was ich hier wirklich nur andeute. Morgen ist ja dann noch die Diskussion auf dem Krisenpodium, da will ich das noch ein bisschen weiter ausführen. Die Krisendiagnose, die wir aufstellen, ist die, dass mit dem Erreichen eines bestimmten Produktivitätsniveaus im Zuge oder nach dem Ende des Fordismus eben genau auch das, was im Postoperaismus der General Intellect genannt wird, was wir ja bei Marx aus den Grundrissen rausgezogen haben, dass damit eine neue Qualität von kapitalistischer Krise entstanden ist oder ein Prozess eingeleitet wurde, ein Krisenprozess neuer Qualität, in dem die Wertbasis fundamental untergraben wird. Das heißt, in dem letztlich die Wertsubstanz, die Masse an verausgabter Arbeitskraft auf dem höchsten Produktivitätsniveau in den Kernsektoren der Verwertung abgeschmolzen wird. Wie gesagt, ich führe das morgen dann auch noch etwas näher aus. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Konsequenzen. Es ist dann oft so die Rede davon, naja, das ist also Zusammenbruchstheorie. Einerseits Olle Kamelle, andererseits, wo bleibt er denn der Zusammenbruch? Ja, er sagt das schon seit Jahren, der Kapitalismus bricht zusammen. Es ist ein völliges Missverständnis zu meinen, dass ein System, was 500 Jahre Vorlauf hatte, 500 Jahre Geschichte hinter sich hat, sich durchgesetzt hat, auf dem ganzen Planeten zusammenbrechen würde. So, jetzt ist die Wertsubstanz abgeschmolzen, da bricht der Kapitalismus zusammen. Natürlich nicht. Wir haben es jetzt zu tun mit einem lang andauernden Krisenprozess, so wie es einen Aufstiegsprozess gibt, in dem durch Konjunkturen und Schwankungen hindurch letztlich immer mehr Regionen und Bereiche der Gesellschaft einbezogen wurden in die kapitalistische Verwertung, wir es heute zu tun haben mit einem lang andauernden Abstiegsprozess, wo immer mehr Bereiche ausgeschlossen werden, wo also die Ausschlusstendenz zunimmt. Also das ist eigentlich das Wesentliche, was diesen kapitalistischen Krisenprozess auszeichnet, ist, dass der Sog der Integration, der insbesondere in der Zeit des Fordismus bestanden hat, sich umkehrt und verwandelt in einen Schub der Exklusion und des Ausschlusses. Deswegen ist auch das wesentliche Merkmal dieses kapitalistischen Krisenprozesses nicht, ja, wo bricht er denn zusammen? Das wesentliche Merkmal können wir heute schon überall auf der Welt beobachten und wir können es auch langsam zunehmend auch hier beobachten, nämlich ein zunehmender Ausschluss aus den Kernsektoren der Verwertung, was sich ganz klar festmachen lässt an einer zunehmenden Prekarisierung der Arbeit, an einer zunehmenden Marginalisierung, auch in den Metropolen selbst. Und damit eben ein Prozess der ökonomischen und sozialen Polarisierung, der von der Tendenz her darauf hinausläuft, immer weniger Inseln der Produktivität in einem Meer von Marginalisierung und Prekarisierung. Das ist jetzt sehr allgemein, sehr abstrakt nur dargestellt. Ich möchte es noch an einem letzten Aspekt festmachen, verdeutlichen, auch in Bezug auf den Postkorporalismus, mit dem wir hier an dem Wochenende diskutieren wollen, also wo eine Diskussion stattfinden soll zwischen wertkritischen Positionen und dem Postkorporalismus. Ich habe jetzt auch zur Vorbereitung auf den Kongress nochmal bei Hartnägel nachgelesen, und mir ist dann nochmal aufgefallen, dass Sie eigentlich etwas beschreiben, was sehr empirisch erstmal sehr richtig ist, nämlich, und der Robert Völkin hat eben auch erwähnt, nämlich dieses, dass so ein Verschwimmen der Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit stattfindet. Das wird dann im Postkorporalismus so behandelt, ja, das ist sozusagen, da wird einerseits alles formell unter das Kapital subsumiert, andererseits ist dann eben alles irgendwie Arbeiterklasse und das ist die ungeheure Kreativität der Menge, also es wird irgendwie sehr merkwürdig positiv interpretiert. Ich würde es genau umkehren. Dieser Prozess findet statt, nicht nur auf dem Gebiet der Arbeit, auch auf anderen Ebenen verschwimmen die Grenzen zwischen dem, was das Universum des Werts ausmacht und dem, was das Ausgeschlossene oder Abgespaltene ausmacht. Man braucht nur in den ganzen tertiarisierten Sektor von peripher kapitalistischen Ländern zu schauen, wo in den ganzen Favelas und Slums und Barrios die verschiedensten Arbeitsformen nebeneinander existieren, also alltägliche Überlebenstätigkeiten, die nicht warenförmig sind, mit kleinen Arbeiten, mit Straßenverkauf, mit Warenproduktion untereinander in den Slums. Also da vermengen sich und auch die Arbeitszeiten, also die Zeiten, die in der einen Form der Arbeit, in der Arbeit und in der anderen Form der Tätigkeiten verausgabt werden, die Grenzen werden fließend. Also es verschwimmen da die Grenzen. Was bedeutet das? Ich würde das interpretieren, dass zusammen mit dem Abschmelzen der Wertsubstanz auch die Integrationsfähigkeit, die Synthesefähigkeit der Vermittlung über den Wert und über die abstrakte Arbeit verloren geht. Das heißt, der Wert und die abstrakte Arbeit sind nicht mehr in der Lage, eben genau diese Funktion der Vermittlung zu leisten, wie sie das in der Aufstiegsperiode des Kapitalismus, insbesondere im Fordismus, geleistet haben, eine relativ homogene Gesellschaft mit dem entsprechenden Ausschluss, der im Schatten steht, der also nicht beachtet wird. Was jetzt passiert, ist, dass diese Kohärenz, die darüber ja auch hergestellt wurde, die geht verloren. Und zwar zunehmend, das ist eigentlich Tendenz in dem Krisenprozess, dass die Kohärenz verloren geht auf den verschiedensten Ebenen, auf der Ebene der Arbeit, dass eben die verschiedenen Arbeitsformen miteinander verschwimmen, auf der Ebene des Staates, dass der Zugriff des Staates eben nicht mehr der ist, überall zugreifen zu können, die gesamte Gesellschaft organisieren zu können, sondern dass er existiert neben einer Reihe von nicht mehr das Gewaltmonopol, sondern Gewaltpole von Banden, von Sekten, von verschiedensten Formen der Selbstorganisation, die zum Teil durchaus solidarisch sind, andere sind es weniger. Also es geht da verloren, diese Kohärenz auf allen Ebenen, und genau das macht eben den Krisenprozess aus. Die Synthesefähigkeit dieses einheitlichen Vermittlungsprinzips geht verloren, und das ist es auch, was dann erscheint als Heterogenität. Es ist natürlich eine Heterogenität. Es ist aber fatal, diese Heterogenität einfach so positiv zu behandeln. Naja, das ist ja alles so wunderbar, jetzt kommt endlich die wirkliche Heterogenität zum Ausdruck, und ist sozusagen der Aufstand der Emanzipation, oder wie Nägel sagt, das ist dann schon der Kommunismus, aber in der falschen Hülle oder so ähnlich. Das ist fahrlässig. Was hier passiert, was diese Heterogenität ausmacht, ist eben, dass die verschiedensten Elemente, die die kapitalistische Subjektivität ausmachen, die den kapitalistischen Formzusammenhang mit all seiner Gewalt und seinen Herrschaftsformen, dass diese verschiedenen Elemente eben nicht mehr kohärent bezogen werden auf dieses Zentrum der Verausgabung von abstrakter Arbeit in den zentralen Sektoren und darüber die Gesellschaft organisiert wird, sondern dass die gewissermaßen freigesetzt werden. Da werden natürlich auch entlang dieser Widersprüche entstehen natürlich auch solidarische Formen, Widerstandsformen, soziale Kämpfe gegen die Privatisierung des Wassers, gegen die Privatisierung des Gesundheitswesens, was auch immer. Es entstehen durchaus solidarische Kämpfe. Auf die muss man auch gucken. Also die sind sozusagen, wenn überhaupt es eine Perspektive und Hoffnung der Emanzipation gibt, dann geht sie von diesen Kämpfen aus. Aber man muss da auch genau hinschauen. Fahrlässig ist es, sozusagen das Ganze einfach zu nehmen als, naja, das ist ja alles wunderbar, die Heterogenität, und da entsteht dann etwas Neues. Man muss schon sehr genau hingucken, und dafür braucht man eben auch ein scharfes, analytisches, begriffliches Instrumentarium, um zu erkennen, was hier passiert. Dass wir es nämlich zu tun haben mit einer Totalität, die hergestellt wurde, mitsamt dem dazugehörigen Ausschluss, und dass diese Totalität dabei ist, in einer Krise ist und deswegen sich zersetzt. Dass wir es also zu tun haben mit einem Zersetzungsprozess der kapitalistischen Totalität.